innerhalb eines Käfigs. Jegliches Erwachen ist nur grausame Illusion. Ewig gefangen in der eigenen Täuschung. Wie der trügerische Traum innerhalb eines Baums.